Anarchie und Bier. Hui! Guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rüdiger Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 9. April ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und zu Gast ist hier der Lars, auch Oma Arschgeburt genannt. Oma Arschgeburt, hallo. Hallo. Hallo, guten Abend. Hallo. Ja, er hat was Leckeres zu trinken dabei. Er hat sich zwar etwas verspätet, aber... aber die Tüten entschädigen. Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen nur Fortuna. Gell? Ich muss das hier gerade nochmal hier so ins Bild halten. Gell? Ja. Und wie scheiße am Wochenende verloren, irgendwie 1-0 gegen scheiß Lotte, aber scheißegal. Nächstes Jahr dritte Liga. So. Das waren die Sportnews. Sportnews irgendwie, das mag der Rüdi ja total gerne irgendwie. Absolut. Ich habe ihm schon so oft vorgeschlagen, wir sollten mal irgendwie mal so eine richtige Bash machen hier. Ey. So ein Fußball-Bash-Tag irgendwie. Deine Drecksfestplatte, die taucht hier nirgendwo auf, ne? Nee, die taucht nirgendwo auf. Du musst auch den Stützel da reinstützeln. Ach so. Ja, du kennst das nicht irgendwie mit den dicken Festplatten irgendwie, die keinen Anschluss brauchen und so. Ach so. Ach Gott. So Kinderkacke hier. Kinderkacke. Aber was hast du denn nicht heute an Musik rausgegeben? Ich bin ja zu spät gekommen. Tut mir ja auch furchtbar leid. Das waren gerade eben die Butthole-Surfers. Ja, die kenne ich. Die habe ich auch schon mal gesehen. Die waren total nett mal. Die habe ich echt mal live gesehen. Ja, klar. Das ist schon mindestens 20 Jahre her, oder? Ja, aber Alter, überleg mal, wie alt ich bin. Ich bin Oma. Hallo! Guten Morgen! Das Schöne ist ja, dass wir, glaube ich, im gleichen Jahr geboren sind. Jahrgang 70. Ja, aber hallo. Ja, ich auch. Ja, aber hallo. Ja. Der schönste Jahrgang. Aber ich muss sagen, das mit der Webcam, das gefällt mir richtig. Ich glaube, ich ziehe gleich nur die Boxers. Ja. Irgendwie taucht sich auf. Deine Festplatte. Das hätte man halt alles, ne? Ich meine, es ist... Oh, du mit deinem scheiß Apple-Kack da hier. Ja, auch hier das ist... Ist halt nicht bauwagenkompatibel hier. Vorige Woche, da hast du hier Kollege gehabt hier. Aus Mannheim oder was hier? Welchen Kollege aus Mannheim? Ich weiß nicht, hier, Kollege von dir war das. Der Nelt. Ja. Der wohnt in Berlin. Ja. Oh, da hat er aber noch ganz gut irgendwie Mannheimer drin gebabbelt. Ja, das nennt man Pfälzerisch. Pfälzerisch. Der kommt eigentlich aus der Pfalz. Ja. So Pfalz, aber ja, der macht auch immer diese Jingles hier, ne? Der macht die Jingles? Ja, genau. Ach du Scheiße. Nee. Ja. Hätte ich mal vorige Woche mich melden sollen hier. Hätte die Stadt gewusst. Wegen was ich dich ja eingeladen habe. Ihr macht ja jetzt gerade wieder eine große Party, ne? Am 19. Ja. 19., ja. Ja, komischerweise. Erzähl mal was dazu. Ja, komischerweise nach 11 Jahren irgendwie wieder das Originalbesetzerdatum von damals. Mhm. Man ist halt in Köln. Kölner, Kölner Jubiläumszahlen halt. Ja, was soll ich denn groß erzählen? Ja, seit 11 Jahren gibt es den Bauwagenplatz Osterinsel. Osterinsel, jawohl, Stolberger Straße 90E. Wir sind auch im Internet irgendwie schön zu erreichen. www.bwp-köln.de. Könnt ihr auch gerne mit dem schwedischen Öl schreiben, kommt ihr genauso hin. Ja, da steht eigentlich auch alles schon drauf. Ab 16 Uhr gibt es Kinderprogramm. Mhm. Wir werden ja auch nicht nur älter, wir werden halt auch nicht jünger. Verhütet, ne? Wir wissen auch nicht, wie verhütet wird, genau. Ja. Oh, dafür kriege ich wieder direkt auf die Fresse, wie ich nach Hause komme. Hoffentlich, hoffentlich. Oh, du wieder! Ja, Pech gehabt, gell? Ja. Ja, was machen wir da halt irgendwie? Ja, irgendwie 16 Uhr ist irgendwie Kinderprogramm. Die Theke ist auch schon geöffnet. Das Bütchen hat auch schon offen. Mhm. Ab 19 Uhr, 20 Uhr, ich würde mal eher sagen 19 Uhr, fängt dann das Programm für die Erwachsenen an. Also Osterinsel 19 Uhr, das heißt dann 20 Uhr. Na, eher 19 Uhr irgendwie, weil wir wollen uns ja eigentlich immer so ein bisschen an diese 12 Uhr Vorgabe irgendwie halten irgendwie. Das ist irgendwie mal klappt irgendwann. Ja. Und man drei Bands irgendwie bis 12 Uhr durchspielt. Ich weiß, das hört sich echt lachhaft an, aber es ist halt so. Halt irgendwie, das dauert ja dann doch ein bisschen länger. Ja. Ja. Was jetzt irgendwie abends an Bands spielt, irgendwie, lasst euch einfach mal dieses Jahr überraschen. Der gibt noch einen Tipp, also auf jeden Fall Punkrock, oder? Punkrock auf jeden Fall, ja. Ja, ja, ja, auf jeden Fall, wie man das so Punkrock nennt. Es sind ja zwei Bühnen, ne? Ja, es wahrscheinlich sind zwei Bühnen. Eine so mit mehr so Akustik. Ja, die eine ist mehr Akustik, ja. Und die andere halt, wo Geballer ist. Ja, so mehr oder weniger. Unter anderem, ne? Ja. Also elektronisch verstärkte Instrumente. Genau, genau, genau. Ja. Schön mit der Bassbox dahinter und so weiter, jawohl. Ja. Stehst du eigentlich auf der Bühne? Du machst doch auch Musik. Du bist doch hier der große Hip-Hopper. Ja, ich bin der große Hip-Hopper hier, Alter, jetzt irgendwie. Ja, leider geht ja die Festplatte hier nicht rein irgendwie so, aber wir können ja nachher nochmal bei Soundcloud gucken irgendwie, da vielleicht finden wir da was irgendwie. Ja. Bin ich zwar nicht wirklich mit dabei, aber es klappt. Es würde klappen eigentlich. Ja. Ja, dann nachts halt irgendwie. Da machen wir dann halt nochmal so ein bisschen was Hip-Hop-Scheiße halt irgendwie bei uns in der neu eingerichteten Kneipe. Mhm. Ach, habt ihr die jetzt renoviert? Wir haben die jetzt renoviert. Alter, drei Tage waren es. Ja. Komplett rausgerissen, den Scheiß. Und schön auf die andere Seite eine richtig schöne, geile, nette Theke hingebaut. Da kannst du jetzt auch dagegen treten, da wackelt keine Platte. Eigentlich sah das Ding doch optimiert gut aus eigentlich. Ja, aber war total scheiße, Alter. Irgendwie. Du stehst da als DJ, stehst und direkt so vor so einer Wand hast du da gestanden. Und jetzt haben wir das so richtig mit Plastik und sowas, weißt du? Da kannst du weg vom Holz. Nee, Holz schon. Ach so. Holz und Metall kannst du immer noch Rabatz machen dagegen halt irgendwie, wie sich das gehört. Mhm. Nur, dass es, wenn du jetzt diesmal Rabatz machst, irgendwie nicht mehr die Plattennadeln irgendwie durch die Gegend fliegen und die CD-Spieler irgendwie rumhoppeln. Durch die Gegend hoppeln. Ja, das solltest du dir mal angucken. Ja, komm ich auf jeden Fall mal vorbei. Ja, komm ich mal vorbei. Bewege ich mal meinen bequemen Arsch meinem goldenen Türmchen. Ja. Aus dem goldenen Türmchen. Aus dem Mordhaus. Früher Selbstmord, heute Mord. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt eine Steigerung ist. Ja, das sind aber auch nur die rauskommen, ne? Ja. Die anderen weiß man ja gar nicht. Also die Dunkelziffer ist ja, ne, kennt man ja. Ja, Dunkelziffer heißt Legionellen, oder wie war das? Legionäre. Ja. Du hast die Legionäre hier im Haus. Ja. Ach stimmt, deshalb war die Anspielung mit dem Duschen. Ja, aber hallo. Ja, nee, ich hatte jetzt so einen Anti-Legionellen den wollte ich mir ja mal angucken, aber den kann ich mir ja nachher nochmal angucken. Kannst du nachher noch angucken, ja. Oder vielleicht nachher in der Pause irgendwann mal. Kannst du mal ausprobieren, ja. Können wir mal kurz ausprobieren. Ja. Machen wir den Bibi mal sauber mal wieder. Genau. Mhm. Aber Vorhaut nicht vergessen zurückzuziehen. Mhm. Immer schön schön. Irgendwie nur nicht zu schnell, gell? Mhm. Immer schön. Was hast du jetzt eigentlich noch an Musik rausgesucht? Warte, willst du was? No Hope for the Kids? Ja, ist okay. Ja. Ja. Feels like I'm burning. It's a rainy day. Oh. Ja. Der Lars zwingt mich jetzt gerade, Helden von gestern zu spielen. Ja, und die haben, ich weiß nicht, warum. Wir finden es halt irgendwie. Auf die Band kommt. Irgendwie gerade irgendwie, ja. Weil ich ja zu spät bin, dachte ich, ich mache jetzt mal schnell den Diktator. Das hast du schon gemacht, seitdem du zu spät kam. Ja, genau. Das ist schon... Nee, der Song, ist, absoluter Wahnsinn. Ja, das ist aber alt, ne? Nee, das ist alles alt. Das mein Mike will mich verlassen? Nee, warte mal, Laber mit der Wand. Ja, sag mal, wie heißt denn das neue Lied jetzt wieder? Stars von heute? Nee. Nee. Normalerweise, wenn es neu wäre, wäre es oben. Da wäre es doch eigentlich ganz oben, ja. Ja, genau. Nein, die haben ein neues Video gemacht. Ganz neues Video. Das ist auf jeden Fall bei Facebook, ist da drauf. Ja, da gehen wir mal auf Helden von gestern. Gehen wir mal. Mahlzeit. Bist du nicht mit denen befreundet? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Helden für Tiere, da ist das fast so, von, Helden von wann taucht das auf hier? Müssen wir hier das ganze Wort hier reinschreiben, oder ja, was? Ja, aber ich hab da auch... So, hier, jetzt. Ja, da ist es so. Doch, da ist es doch, pass auf, Ernst, siehst du? Wo? Da ist ein Bernie, ja. Die Aalsau. Ja, wo ist es? Ja, das muss hier weiter ohne. Guck doch mal, wo ist denn das jetzt? Da nee. Ist hier, was ist denn das da? Das bleiben oder gehen? Bleiben oder gehen? Hier, das ist 2011. Nee, Quatsch. Nee, nee. Nee, da hast du echt versagt, ne? Also, da habe ich jetzt wieder voll versagt, ja? Hier. Vergiss es. Das geht doch nicht. Das ist so. Ach, wenn ich mich ja mit diesem Scheiß. So, jetzt erzähl mal was von deinem Getränk, das hier mitgebracht hast. Ach so, hier, ja, genau. Irgendwie. Auch verspätet ich hätte auch gerne irgendwie lieber einen Pina Colada gerade mitgebracht. Du hättest mir schön einen gemixt, ne? Gemixt beim Wichsen. Ja. Ja, hätte man mal irgendwie. Ja. Schön Cuba Libre. Dachte ich, vor zwei Wochen gab es das irgendwie schön im Kaufland irgendwie die Flasche Havanna Club für 9,99 Euro. Ja, das war der Werbeblock. Das war der Werbeblock, jawohl. Scheiße. Ja, aber ist ja egal. Irgendwie dachte ich, nimmst du mal so ein Kistchen mit irgendwie. Kannst du immer mal so ein Fläschchen zu Hause haben, wenn man mal zu Freunde geht. Ja. Ja. Bisschen Eis besorgt, Limette. Da habe ich aber auch ein schönes Getränk da, ne? Den Schwedenkräuter. Ja. Den ich gerne meine Gäste verwöhnen. Und zur Strafe, weil du hier zu spät aufgetaucht bist, müsste man eigentlich jetzt einen Schluck Schwedenkräuter trinken. Jetzt schon? Ja. Ja, wir haben schon 15 Minuten fast schon hinter uns. Ja, und? Wir haben noch nicht mal den ersten Cocktail hinter uns. Ach so. Ja. Na, dann Prost. Ich bin ja mit Cocktails ganz schlecht, ne? Weil ich bin ja mehr so ein Biersäufer. Ja, und dann trinkt man eigentlich immer ziemlich schnell. Ja, ich und das ist natürlich bei Cocktails, da ist es immer so sehr, sehr, also besonders, wenn man es ja halt in der Kneipe trinkt, da trinkt man es ja meistens. Und dann denke ich mir immer, für diesen Cocktail könnte ich jetzt auch zwei Bier trinken und die schmecken mir eigentlich besser. Das ist wohl wahr. Da muss ich auch echt mal eins sagen, so irgendwie Sonic Ballroom, ganz schlechte Location für Cuba Libre zu trinken. Mhm. Kriegst du nur zwei Eiswürfel rein. Wirst gefragt, ob du die zwei Eiswürfel reinhaben möchtest. Ja, ich möchte zwei Eiswürfel in meinem Cocktail haben. Wäre sehr schön. Ich finde es auch sehr asozial. Die Gläser halb so groß. 5 Euro. Ich finde es asozial. 5 Euro, dann nur so ein kleines Pelikan rum drin. Ich kriege jetzt Kotzen halt. Ich finde es asozial, wenn Leute... Absolut asozial. Ich will einfach nur ein Bier, ein scheiß Flaschenbier... Und dann kommt dann so ein Spinner und will dann einen Cocktail haben. Die Bedienung ist eh immer überfordert. Ja. Und die Leute stehen sich die Beine in den Hals, ne? Und dann kommt so einer wie du und will dann noch einen Cocktail. Ah, jetzt fangen wir an. Kommt ja auch drauf an, ob ich professionelle... Da sehe ich dann irgendwie, habe ich professionelles Personal oder nicht. Alle, die Cocktails bestellen, die sollen wie beim Arbeitsamt einfach eine Nummer ziehen, sollen sich hinhocken und warten, bis sie drankommen. Und die Bier trinken, die werden halt schnell bedient. Mhm. Weil da geht es ja um Zeit. Ein Cocktail soll man ja langsam trinken, habe ich mal gehört. Das jetzt nochmal, wie beim Arbeitsamt, wenn ich da hingehe, dann möchte ich bedient werden, weil ich ein Bier in der Hand habe, oder? Ja, gut. Ja, so ähnlich. Was denn so jetzt? Ähnlich. Ja. Soll ich jetzt Ach so, Wodka-Rutsch. Ich sehe gerade hier in der Internetredaktion, sagst du ja immer so schön. Ja. Ich hatte Überraschung. Ja, ich auch. Aber lass dich doch mal überraschen. Machst du doch sowieso jedes Jahr. Denk an die Wodka-Rutsche. Denk an die Wodka-Rutsche, natürlich, klar, logisch irgendwie. Beim Bütchen. Die ist dieses Jahr mal ein Bütchen. Ich mache dieses Jahr mal richtig seriöses Bütchen. Mit 11 Kölner Kräuterschnäpsen. Muss erklären, was die Wodka-Rutsche ist. Wodka-Rutsche ist irgendwie, ich sprühe mir hier mal kurz Eisspray auf die Brust. Genau. Und dann hängen sich so zwei Leute hier bei mir an die Titten dran. Da wird hier oben Wodka reingegossen und das fließt halt rechts und links runter. Und, dann aus dem Bauchnabel wird dann getrunken. Aus dem Bauchnabel, ne? Kommt dann, da darf der Dritte dann. Da passt so ungefähr ein Doppelter rein. Ja, genau so ungefähr. Oder? Ja, so ungefähr. Das ist aber echt warm gemacht hier heute. Ja. Extra warm gemacht hier. Ja. Bin halt Profi. Bist halt Profi. Ja, du willst die Leute nackig sehen. Nicht alle. Machen wir musikalisch weiter hier. Mit False Prophets, auch uralt. Sagen die dir noch was? Oh Gott, nee. Nee. Oh Gott, nee. Jetzt habe ich das Ding doch aufgezogen. Ja, ja. Jetzt habe ich mich gar nicht gehört, gell, was ich eigentlich. Nee, du warst, eigentlich auch ausgestellt. Die Leute haben dich gar nicht gehört. Niemand hat dich die ganze Zeit schon. Niemand hat dich gehört. Ja. Whiskey in the Jeans fände ich eigentlich viel besser von der Diva, vom Diva-Kollektiv. Ja, das, ist, das können wir auch spielen. Das irgendwie hört sich auch gut an. Das hört sich gut das an. Und zwar an, nämlich die Diva-Kollektiv. Ja, wo kommt die denn her? Ich bin jetzt, die kommen aus Berlin. Ah. Und die hießen früher Stadtmatratzen. Ah. Und ich werde bald mit denen Sendung machen. Ja. Soll ich dann hier Cocktailmixer machen? Das wäre nicht schlecht, ja. Aber bitte ohne T-Shirt. Ja klar, ohne T-Shirt. Ich könnte hier lecker mit lecker Tanga oder sowas wissen. Aber nicht, dass ich hier noch irgendwie Vorwürfe bekomme, dass Leute getriggert werden, wenn sie dich sehen müssen über die Webcam bei pogoradio.de/webcam. Also ich möchte RedTube. Eine Warnung aussprechen. RedTube. Ja. Eine Warnung aussprechen, dass das heißt Leute nicht Warnung. Hinschauen sollten, wenn sie irgendwie Ängste haben, dass sie danach irgendwie nicht mehr schlafen können. Ja. Endlich Frauen, ja. Wer ist denn schön 80 eigentlich? Schön, richtig. Ja, Diva Kollektiv mit Whiskey in the Jeans. Nee, in the Jens. In the Jens? In the Jens. Ja, wenn es da so steht, dann Whiskey muss es stimmen, ne? Jens. Ja. Schon an. Egal. Das waren gerade eben Diva-Kollektiv. Scheißegal. Von ihrer nagelneuen Platte, die noch gar nicht erschienen ist. Oh. Die heißt Futter. Rancid. Die erscheint, glaube ich. Rancid haben ja auch ein Revival gemacht. Ja? Rancid. Rancid? Rancid, ja. Ja, wen es interessiert, ne? Ja. Sollen sie machen, ne? Ja. Was wolltest du noch wissen von der für die Party? Was wollte ich nur wissen? Ja, das ist ein... Also Fortuna, Köln. Köln. In Köln ist die ganze Party. Am 19. ne? Oh. Fängt mittags... Kannst du uns eigentlich sehen? Wie bitte? Kannst du uns eigentlich sehen irgendwie? Ich bin jetzt gerade am Gucken hier. Ach, ich überlege mal. Nee, da ist irgendwie was anderes dazwischen. Ja, warte mal, wo sind wir denn jetzt hier? Nee, wenn du müsst. Können wir nachher mal hingehen. Können wir nachher mal gucken hier. Den Dom siehst du aber nicht von hier aus, gell? Nee, von der anderen Seite. Aber von dem Fenster. Dem Fenster sehe ich ihn aus. Von dem da? Ja. Oh, da sind wir total laut. Ja, das ist das Haus dazwischen. Also ich darf hier Bier brauen. Also Kölsch. Weil ich habe ja Blick auf den Dom. Ja. Das ist das Gesetz hier in Köln, oder? Ja. Das ist ja auch, ich habe das ja noch nicht so ganz mit diesem Böllbier kapiert da irgendwie. Böllbier, sagt ihr was? Sagt man nichts. Das gibt's jetzt unten in der Ubia-Schenke und im Alcazar. Mhm. Werbeblock, ich weiß. Ja, sorry, ja, tut mir furchtbar leid. Böllbier wird bei Sünner gebraut, darf sich aber nicht Kölsch nennen. Weil es anders schmeckt, oder wie? Irgendwas stimmt da mit der Brauart nicht. Ja. Ja, wer weiß. Irgendwie. Also es soll angeblich auch ein obergäriges sein irgendwie, aber es schmeckt den Brauherrn, den Kölner Brauherrn, dem Alteingesessenen anscheinend nicht kölsch genug. Wo ich dann aber auch sage, wo ist da der Unterschied dann? Der Nicht-Unterschied zwischen Mühlenmalz und Sünner. Ich habe keine Ahnung. Also wenn ich jetzt Kölsch trinke, dann bin ich meistens sowieso schon irgendwo. Ja. Ich weiß. Egal, Hauptsache das Zeug ist irgendwie da und kalt. Ja. Und dann ist mir egal, was so eine Marke. Ja, logisch. Zeit da irgendwie da. Ja. Guck mal, was ich hier trinke. Ne? Ja, Karlsruhe, oder? Ich weiß. Aus dem Plastikdingen. Ich sag dir das schon seit Jahren irgendwie. Das geht so nicht weiter, Alter. Ja, von die Luxus und Energie, du weißt du. PET-Flaschen. Ja, PET, weißt du. PET sollte man ja irgendwie, wenn man es... Früher haben wir mal reingepisst in die Dinger. Da wird man impotent von. Hast du es gewusst? Hab ich auch gehört jetzt. Ja. Du hast ja ein Lied gewünscht von der Band Pain. Ja, aber nur weil ich bei dir im Bücherregal irgendwie Mr. Nice gesehen habe. Was hat dieses eine mit dem anderen zu tun? Ja, lass mir mal. Ist das jetzt eigentlich die Version? Du hattest ja das leider bei dir nur auf der Festplatte ein Lied von denen. Eine richtig gute, große Band aus England. Mhm. Pain. Ja. Pain. Pain. Ja, was Pain ist Propaganda, von der Propaganda and Information Network. Mhm. Oh Gott, wann sind die groß geworden? 80er irgendwann. Das Lied kennst du. Ja, entweder ist das jetzt mit Mr. Nice oder nicht. Wir werden es hören. Ach so, der das Lied geschrieben hat. Der hat mit denen dann irgendwie dieses Lied da irgendwie. Der Howard Marks, dieser alte Hippie, der genau. Die Kommerzialisierung des Haschisch-Vertriebs. Ja, genau. Sozusagen, ne? Ja, gemacht hat. Der Mr. Container hoch 10. Ja, genau. Der das im großen Stil betrieben hat. Der hat ein Buch drüber geschrieben. Alles andere ist Mumpitz, oder? Vorher war irgendwie das alles mehr so als Souvenir vom Urlaub und er hat es mehr oder weniger ganz groß durchgestattet. Und hat ein sehr unterhaltsames Buch geschrieben. Ja. Ja, jetzt hören wir Pain. Mal gucken, ob der Typ mitsingt. Brech mir ab. Wieso brichst du das jetzt ab? Ey, weil du hast ja gemeint, der Typ singt nicht mit und wenn er nicht mitsingt, dann machen wir es auch nicht spielen. Naja, doch, kannst du. Ja, obwohl, wir könnten das jetzt gleich nochmal bei YouTube raussuchen. Du willst ja im Endeffekt nur, dass du währenddessen dann deine Drinks hier mixt. Du brauchst jetzt irgendwas Langes, ne? Kann es sein? Ein langes Lied? Ich bin ganz schnell dabei. Ja, so schnell wie du hergekommen bist, ne? Weißt du, wie das ist? Mit den Reitbrücken und so, weißt du? Genau, ja. Oh Gott, alter Walter hier. Ja. Fährst du einmal nach Höhenberg hier irgendwie und überklebst die ganze Scheiße da. Ja, scheiße. Mit dem Taxi auch noch. Sorry. Ja, mit dem Taxi, ja klar, logisch, hallo. Die verschwiegensten Leute sind die Taxifahrer in Köln, weiß man doch. Oh Mann. Ja, außer Kioskbesitzer. Dass du hier weiter hier fleißig einen Cocktail Stammheim. Ja, genau. Cocktail Stammheim hier. Cocktailbar Stammheim. Ja, klar, aber sicher. Das, ja, sollen wir das spielen? Ja, die können jetzt irgendwo nicht auf dem Festival spielen. Warum? Hab ich mitgekriegt jetzt irgendwie. Ach, die können nicht im Club Scheiße spielen. So war das, glaube ich. Irgendwas war doch da. Das hat auch hier der Nils erzählt vor zwei Wochen. Der hat nur erzählt, dass da Leute von... Wie war denn das? Irgendwie Leute von Mülheim Asozial mitspielen. Mülheim Asozial spielen damit, aber die können nicht irgendwie im Club Scheiße spielen irgendwie, weil halt irgendwie einer von den anderen nicht kann. Ehrlich? Ja. Das einer kann ja immer nicht. Wäre wahrscheinlich möglich, aber davon, von dieser Information weiß ich nichts. Weißt du nichts? Nee. Ich mach das jetzt hier mal weiter, hier mit einer Hand einfach mal. Ja, genau. Ja. Ne, ich spiel mal einfach dieses Cocktail Stammheim. Ja, das ist auch nicht schlecht. Ne? Und währenddessen kannst du hier locker flockig einmixen. Leckerchen. Ja. Das ist ja lecker. Dreimal im Jahr. Ja, ob man dreckig ist oder nicht, ne? Ja, ich mache das ja auch nicht so oft. Wird auch total übergewertet. Ist auch schlecht, für die Flora der Haut, ne? Ja, genau, für die Flora der Haut. Für die pH-Schicht der Haut habe ich alles irgendwann mal gelernt. Ja. Ja. Ja. So. Ja, Kumpel ist jetzt irgendwie auch. Was? Ach, Viren und so ein Scheiß. Irgendwie fällt mir jetzt gerade wieder ein. Aber egal. Nur wo? Lieber Niere. Aber so im Endeffekt eigentlich so an dem ganzen Krankenhaus-Scheiße. Leberviere? Also ja, meinst du Hepatitis? Ja, Krebs halt, ja. Ach, Krebs? Ja, ja. Oh, ja. Das ist schlecht. Ja. Matu. Sei hiermit gegrüßt. Ja, sei hiermit gegrüßt irgendwie. Prost. Total, ich hätte den gerne mal, der war auch mal kurz davor, irgendwie, den hätte ich fast mal mitgebracht. Du glaubst nicht, wie viele Leute hier schon kurz davor waren, ja. anzukommen. Ja, Wahnsinn. Aber die Sendung ist halt montags, gell? Weißt du doch. Ja, ich weiß. Montags ist ein Scheißtag. Ja. Montags ist auch der sechste halt eigentlich. Was machen die eigentlich, die ganzen normalen Leute, montags immer? Nicht zum Friseur gehen. Ja, wahrscheinlich, ja. Würde ich nicht machen. Nee, würde ich auch nicht machen. Da wäre der Weg umsonst. Nee, aber sonst Montagabends, was kann man denn eigentlich Besseres machen, als sich gepflegt auf dem Sofa rumwälzen und dann Kissen in die Hand nehmen und dann Pogo-Radio lauschen? Ich gehe eigentlich montags immer gern weg. Aber auch schon lange nicht mehr. Seit diesem scheiß Rauchverbot da irgendwie macht das auch keinen Spaß mehr. Ja, aber es ist jetzt wieder Sommer. Da kann man schön auf der Straße vom Bütchen stehen. Ja, das ist wohl wahr. Ja. Das ist wohl wahr. Vom Bütchen stehen, du sagst es. Ja. Ja, ja, wie gesagt, 11 Kölner Kräuter irgendwie so schön an Ostern. Mhm. Ich freue mich schon drauf. Es gibt auch Süßes und Saures bei mir. Mhm. Ja, ich soll dich übrigens im Live-Chat hier, ne, der jetzt gerade auch läuft, schreibt einer, sag mal, Lars, ab wann soll ich mit dem Wodka auftauchen am Samstag? Ja, puh. Das sei doch mal jedem selber überlassen. Ich habe genug zu tun, weißt du. Wahrscheinlich bringt er den Wodka für die Rutsche. Ja, das finde ich total gut. Schätze ich mal, ja. Ja, so wie ich das hier rausgelesen habe. Ich nehme eine Flasche, boah. Aber ich muss mich, also wenn ich mich dran erinnere, ich war jetzt die letzten drei Mal, glaube ich, auf dem Osterwagen-Festel. Und es war, glaube ich, ein paar Mal sogar, hat sogar Schnee gelegen, ne? Also es war auf jeden Fall so, dass diese Wodka-Rutsche eigentlich, was los? Nix. Schnarch oder was? Nein. Ja, eigentlich schon. Ich habe dir das schon beim letzten Mal erklärt. Es gab eine gute Party irgendwie, da war die richtig schneeverseucht. Alles andere war nur kalte Füße. Mhm. Aber ich hoffe ja immer noch auf den Wetterumschwung. Dass es wieder kalt wird. Ey, dass es richtig kalt wird. Nochmal so richtig zu Ostern. Ja, genau. Nochmal so richtig so, boom. Ja, die Leute sind so richtig. Da brauche ich die Schneemaschine nicht auszupacken. Mitkriegen, wie das außerhalb ihrer Wohnung ist. Ja. So irgendwie so. Abends dann, um 10 Uhr. Keiner weiß. Unter freiem Himmel. Keiner weiß. Nee. Putin irgendwie setzt irgendwelche Flugzeuge ein, irgendwie, die dann. Ja, Chemtrails. Hier alles kalt machen, damit wir alle Gazprom kaufen. Da ist was dran. Mhm. Ja. Alter Falter. Ja. Man lernt nie aus, ne? Man lernt nie aus. Komm, wir spielen mal was Schönes. Was Schönes? Das ist ja nichts Schönes. Ja, ich hab noch einen alten Gott, Hit, einen alten Gassenhauer. Wie heißt denn die Band? Ich müsste jetzt gleich nachher nochmal in der nächsten Pause. Hast du da irgendwie eine Idee? Irgendeine ganz fantastische Idee an Musik? Wir können was anderes machen. Weißt du, was wir machen können? Wir machen ein Spielchen. Das habe ich jetzt irgendwie vor zwei Sendungen, ist mir das eingefallen. Du sagst irgendeinen Begriff, also sagst irgendein Wort, ne? Also Wort, egal was für ein Wort. Und das gebe ich dann hier in die Suchmaske ein und suche dann ein Lied aus, wo dieses Wort im Titel drin vorkommt. Oh, das ist gut. Na, das ist gut. Das ist gut. Also es ist egal, was ein Wort, kann auch Englisch sein. Wir können ja schon mal die Zuhörer. Oder Französisch. Unsere liebe Zuhörer können wir jetzt gleich nochmal überraschen. Ja. Irgendwie und spiel jetzt erstmal das, was du da jetzt in der Konflikt hast. Nee, Konflikt. In der Konflikt. Nee, du musst jetzt, sag mal, einfach ein Wort. Schönes Esch. Nee, du musst nicht da hingucken, das ist was anderes. Nein, ich einfach, guck jetzt nur mal gerade. Nee, das ist was anderes. Also, wir sind jetzt. Ja. Ich habe jetzt hier in der Playlist irgendwie über 45.000 Lieder. Spiel doch erstmal das, was du eben ausgesucht hattest da irgendwie. Das war doch auch nicht schlecht. Und dann überlegst du dir währenddessen ein Wort. Ja. Irgendein Wort, ne? Ich sag eins. Das kann Tunwort sein, Hauptwort sein, Wie-Wort, egal, ne? Eins. Auf jeden Fall. Okay, merkt ihr das gut? Ja. Dann spielen wir mal das, was ich mir ausgesucht habe, weil ich irgendwie Plan B-mäßig natürlich schon gewusst habe, dass du kein Lieder mitbringen kannst, weil du zu spät kommst. Ja. False Prophets, eine Band aus New York, waren sehr erfolgreich Ende der 80er. Hm. Sehr erfolgreich, heißt, ich habe damals die Platte irgendwie. Du hast sie gekauft. Du hast eine von den zwei. Ja, so erfolgreich halt, ne? Ja. Und ich habe es ja auch mal wieder gesehen. Ich könnte mich jetzt schon wieder ärgern, dass ich meine Platte nicht dabei hatte. Ja. Ja, das Beste ist ja noch hier, ne? Mein reizender Gast. Ja, toll. Der wollte ja noch einen Plattenspieler anschleppen. Ja. Und noch irgendwie noch ein extra Mischpult. Alter, ich war so fertig heute Morgen irgendwie. Ich bin gestern Nacht irgendwie heimgekommen mit dem Moped aus Leipzig. Ich war da in Leipzig irgendwie. Schön auf einer netten Party. Du bist schon mit dem Moped nach Leipzig. Ja klar, wie ja Samstag schön nach Lotte hoch halt irgendwie, wo wir leider verloren haben. Das ist ja wohl 800 Kilometer oder sowas, ne? Oh, warte mal, bis Lotte hoch, das ist Osnabrück, 200 und dann darüber nochmal, ich glaube 600, ja 800. Warte mal, so viel sind das. So viel Zeit haben wir jetzt nicht. 400. Wir spielen jetzt False Prophets. Das waren False Prophets. Und ja, ich muss ins Mikro speaken. Ja, das darf ja auch nicht jeder hören. Wir sitzen hier, ja auch hier halb nackig. Darf ich ja niemand hören, dass du hier gerade einen Joint rollst, ne? Ja, das ist so. Das will echt keiner. Hallo. Hören. Ja. Das ist das einzige Gute in Deutschland mit dem Selbstverbrauch, weißt du? Ja, wir machen hier gerade Selbstverbrauch, ne? Ja, volle Kanne. Ja, das ist erlaubt. Übrigens, das ist erlaubt, was wir gerade machen. Ja. Absolut. Wir würden hier bei Bermudafunk im... Außer also Baden-Württemberg, habe ich gehört. Ist das da? Darf man das da? Da geht es um Saufen oder mal an der Tankstelle nach. Ja, aber Baden-Württemberg schon ist immer noch da, wo du herkommst. Ja, ja. Da hier, wo der grüne Oberwichser da irgendwie am Start ist. Der Oberlehrer, genau, neben Wiese. Ja. So eine komische Pseudo. So ein Billy Idol in Grau. Billy Idol in Grau. Naja, ich würde mal eher sagen, so Milchverkäufer in Grau. Ich habe jetzt an seine Frisur gedacht. Ja, ich habe mal. Also irgendwie kommt mir dazu vor, früher gab es ja hier um die Ecke, irgendwie, wo du wohnst, ja, die große Fleischverwertung. Ist ja auch hier. So Campina ist ja auch hier um die Ecke bei Campina? Dir. Campina? Campina, hier diese Milchfabrikanten. Ah. Die sind vorne irgendwie beim Puff. Komischerweise. Ja, komisch. Mhm. Böses, wer Böses denkt. Auf jeden Fall, Alter. Was wollte ich jetzt sagen? Ach so, da ist mir aufgefallen, die ganzen Milchfahrer, die haben alle dieselbe Frisur gehabt. Also wieder Kretschmann. Nee, das ist doch der Basketballspieler. Das ist der Kretschmer. Der Kretscher. Jetzt gucken wir mal. Der Fußballspieler. Was ist der Kretsche neue? Präsident oder was von Baden-Württemberg? Ja, du wolltest dich so erstmal irgendwie Kanzler, hier oder? Das Lied reinmachen mit Kretsche. Kretsche, irgendwas mit Kretsche. Landes, ich muss es Landeshauptmeister. Wissen, wie der heißt. Präsident. Nee, Landesministerpräsident. Minister ist er, Minister. Landesministerpräsident. Präsident, ja. Ja, ist er dann eigentlich hörig irgendwie für die Kanzlerin? Weißt du, der Kanzlerin hörig. Komme ich jetzt dahin? Oh, Landespräsident. Nee, ist so kompliziert. Hey, es ist zwar auf jeden Fall mal die Online-Redaktion gefragt. Wie heißt der, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg? Googelt es mal. Ich weiß, ihr wisst es auch nicht. Ja, jetzt machen wir rein. Hier, Kretsche. Machen wir einfach mal oben Kretsche rein. Bei Musik? Bei Musik. Irgendwie, du wolltest doch eben was suchen. Ja, irgendwie. Wie schreibt man Hast das? Du wieder nicht wie gemerkt? Mal Kretsche. Ja, Kretsche. K-R-E-T-S-C-H. Das ist mal was hier für die Online-Redaktion. Wie schreibt man Kretsche? Nee, kommt nichts, ne? Das siehst du? Bei Kret, warte mal, was kommt bei Kret? Kretze. Ja, Kretze hast du bestimmt irgendwas. Bei Kret hier, kommt was, Kretze, ne? Wie hieß denn die Band da jetzt hier? Bei Kret kommt was. Ja, aber was ist das? ZRM, erste ZRM. Lied, keine Ahnung. Ja, polnisch, ist gut. Nee, tschechisch, gell? Da ist es, glaube ich, slowakisch. Oder slowakisch? Ja. Oder so ähnlich. Jupunks. Nee, Jugoslawien. Oh. Ehemaliges Jugoslawien, ja. Ne? Jadic Babakot. Spiel mal einfach mal an. Ne? Weil es dauert 4 Minuten, so viel Zeit haben wir gar nicht. Weil wir sind jetzt gleich mit der Sendung fertig und wir wollten ja auf jeden Fall nochmal den Jingle spielen vom Bermuda-Funk. Hier ist Bermuda-Funk, dein freies Radio in der Rhein-Neckar-Region. Uns hörst du hier immer Montag bis Freitag von 11 bis 18 und abends ab 20 Uhr. Ansonsten sendet das Campus Radio radioaktiv. Rund um die Uhr kannst du den Bermuda-Funk als Livestream auf bermudafunk.org hören. Dort findest du auch unseren genauen Sendeplan und viele weitere Infos. Bermuda-Funk. Winfried Kretschmann. Ja. Wir haben jetzt nur noch eine Viertelstunde. Ja. Ist es zum Ausklang? Solid, das kann es sein. Das ist die erste Seite. Metal Gear Solid, die haben wahrscheinlich Pain. Was? Ja, wir blenden das Lied einfach mal aus. Ja, warum denn? Ja, weil das war irgendwie so ein... So, ja, so muschig, scheiße einfach. Ramones versucht nachzuspielen. Ja, vor allen Dingen irgendwie total leise. Ja. Hättest du so ein bisschen lauter spielen können. Ja. Was? Was willst du machen? Was willst du machen? Machst nix. Ist lecker, das Zeug. Ja, aber es ist macht was... Was denn? Ist auch gesund, ne? Wegen den Zitronen. Uh-huh. Limetten. Uh-huh. Limetten. Mm. Heißen sie ja. Limetten. Ach du Scheiße. Aber der Rum ist viel besser. Ich bin schon wieder betrunken. Jetzt, Alter, wir haben noch nicht mal die halbe Flasche, gell? Das hab ich beim letzten Mal schon mal gesagt. Ja. Das gibt nicht irgendwie. Der Mann, der findet einfach bei YouTube nicht irgendwie Pain. Nee. Das ist unglaublich, ey. Nur weil du jetzt wieder hier irgendwie eine spinnende Idee hast. Ja, du hast ja keine mehr. Ja, ich hab hier noch nieder, ne? kann man, ja, okay, sind alle scheiße. Gott, jetzt bist du schon wieder hier am Gucken. Sind alle scheiße, ne? Jetzt sag doch mal einen Begriff mit dem Grätsche, das war ja wohl, du hast schon vorhin einen anderen Begriff im Kopf gehabt. Sag mal. Ja, sag doch einfach mal. Ein Wort. Fortuna. Fortuna, Alter. Ja, dann machen wir einfach. Das ist so ein Eigennamen, das ist aber kein Wort. Ey, du guckst das immer nur in diesem Scheiß. Fortuna. Ja, ja, ich sag dir mal. Oh, guck mal hier, Fortuna. Ey, da spielen wir was. Circle Jerks. Ja, ist auch nicht schlecht, ja. Fortunate Sun. Ja, passt ja. Doch. Oder wir spielen was von Manska Truck. Die sind auch geil. Don. Ja, guck mal. Ja, Interview with Pain, ja, Alter. Ja. Das war Manska Truck aus Budapest. Super. Ja. Fortuna. Und geht jetzt das Lied los? Das frage ich mich jetzt auch irgendwie. Hast du wieder hier? Ja. Ja, ja. Ich mach einfach mal Pause. Ja, einfach mal Pause zwischendurch. Einfach mal, ab und zu muss man mal eine Pause machen, ne? Ja, ja. Ja. Ja. Obwohl, früher hattest du noch ganz viel irgendwie, wie hieß es der, Michael Jackson bei dir am Surfer laufen, ja? Ja, immer. Wieder so, ja, oh, immer noch? Ja, ja, klar, natürlich. Alter, irgendwie, ja. Ich bitte dich, wirklich. Oh, komm. So, machen wir mal die Getränke fein hier. Machen wir die Getränke fein. Was heißt das jetzt ja, hier schon jetzt wieder? Ja, jetzt will mal was von dir, was du dir gewünscht hast. Ach so, ich muss mal hier zu den ganzen Veganen sagen. Es gibt natürlich auch wieder lecker veganes Futter. Und für die Unveganen, es gibt wieder schönen Barbecue-Grill. Ja, und wo gibt's es? Aber diesmal... Wo gibt's das? Irgendwie bei uns auf der Osterinsel-Party. 11 ja. Jahre Osterinsel. 19.04. 19.04. Ja. Ja. Ab mittags um 4. Kein Bier vor 4. So. Jetzt spielen wir dein Lieblingslied von Pain. Nicht eins. Achso. Ja. Habe ich mir jetzt gerade gesagt, irgendwie so, das Lied ist eigentlich sogar noch besser. Mal, nee, ich habe damit kein Problem. Du findest das andere ja immer noch nicht. Das ist unglaublich. Das ist eigentlich so das bekannteste Lied von den Idioten. Ja. Ey. Ja, ja. Aber das ist auch nicht schlecht. Ja. Ich darf ja kein Hip-Hop spielen. Ja. Ja, ja, ich darf ja kein Hip-Hop spielen, aber das ist echt eine gute Alternative. Aber ich glaube, die labern bloß, ne? Ja, die labern nur stündlich, Alter, irgendwie. Du hättest den damals mal sehen sollen, wie der auf der Bühne stand, irgendwie, der Sänger. Ja. Die sind ja angeblich nur noch in England unterwegs. Ja, wahrscheinlich, weil es ja. keiner die ja. versteht. Ja. Außer halt. Ja, irgendwie so. Wo soll denn hin? Ja. Schlimme Bands, ey. Schlimme Bands. Aber das ja. ist ja bei. Ich glaube, ich habe einen Tod geraucht. Du hast einen Tod geraucht? Ich habe Tod geraucht. Quatsch, du Tünn, ey. So, das war's wieder. Ja, das war's wieder. Ja, das war hier Pogo Radio. Haben wir wieder einen Vorschlag gemacht für die Musik? Das war wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger, verantwortlich für die Sendung. Und wenn heute nicht der 9.4. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Oh Gott, wir haben noch 5 Minuten. Alter. Wir haben noch 5 Minuten, ja. Vier Prost. Minuten. Ja, in 5 Minuten wurde ein Schluck von meinem selbst angesetzten. Ja, da bin ich ja mal gespannt jetzt hier. Ja. Da bin ich jetzt mal. Selbst angesetzt? Selbst angesetzt, klar. Ja, das ist aber nicht lang gelaufen hier. Und, wie schmeckt's? Du bist pissig. Ja, meinst du? Ja, was hast du denn hier drin? Verschiedene Wurzeln. Oh, nee. Ah, lecker. Ey, seitdem du in diesem Haus hier wohnst, hier irgendwie, da kommst du echt auf schlechte Ideen. Nee, nee, denn mit dem bin ich groß geworden. Groß geworden, ja, so ohne Scheiße. Echt, was ist denn da drin jetzt? Erzähl mal. Das sind halt... Was machen wir denn? Ja, verschiedene, zum Beispiel Manna ist drin. Manna. Manna? Manna, sagt er was? In der Bibel damals, als er da in der Wüste war. Ja, Manna, Manna. Manna, Manna, Manna, Manna. Manna, Manna. Genau. Nenem, nenem, nenem, nenem. So. Was noch? Manna? Ja, also ich bedanke mich. Wir wollen das jetzt wissen. Ich will das jetzt wissen. Und das soll jetzt live noch über den Äther gehen. Ja. Wie so alter Falter. Ich schicke dir das Rezept. Wir machen jetzt aber gleich noch eine Stunde weiter, oder? Ja, klar. Irgendwie die Flasche rum muss noch leer werden. Ja, das war wieder Pogo Radio. Mein Name ist bla bla bla. Und das habe ich alles schon gesagt. Und jetzt hören wir noch ein Lied. Und danach geht es weiter im Live-Chat. Und der Verantwortliche ist der Peter P. Ja, der läuft jetzt. Und los geht's! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Hey, hey! A religious story, not about sex and glory. Please listen, it's a chat of mine. Let me talk, I think it's fine. You can sing and you can dance. I'm the king, so take this chance. I wanna live for fun every day. Just love at me. I'm looking like a stupid donkey. I went to the doctor and asked him why. It's the first time he laughed, later he cried. I have a silly voice and I have no hair. I feel like a dummy, but I don't care. I can only say, hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We are the day I stood in front of a mirror. I've dreamed I'm a rock and roll hero. Girls come to me and wanna fuck, but in my mind I only wanna rock. It's we on the thing which turns me on. I wanna rock. I wanna roll. Maybe I have luck. If you sing punk rock, punk rock, punk rock, punk rock, punk rock, we don't care what the people say. Punk rock, we live